den 2. Juli 1769. Ein Mönch, eine an sich verächtliche Kreatur, kann in einem Staate nur so viel Ansehen genießen, als ihm das Vorurteil von der Heiligkeit seines Amtes einräumt. Der Aberglaube ernährt ihn, die Frömmelei verehrt ihn und der Fanatismus spricht ihn heilig. Die Städte, die die meisten Klöster haben, bergen den meisten Aberglauben und die größte Unduldsamkeit. Zerstört man diese Behältnisse des Wahns, so verschüttet man die vergifteten Quellen der Vorurteile, die die Ammenmärchen in Umlauf setzten und nach Bedarf neu aushecken. Friedrich der Große an de Allembert.